Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute Nachmittag wiederholen wir das Hörspiel Auferstehung und Tod des Josef Roth von Reinhard Baumgart. Es ist das erste Stück, das der in München lebende Schriftsteller und Kritiker für den Funk geschrieben hat. Er lässt darin den vor einem halben Jahrhundert verstorbenen österreichischen Dichter Roth Spuren seines Lebens nachgehen. Biografische und literarische Figuren kommen zu Wort, mischen sich in seine Sterbephantasmen ein. Ob sie wirklich oder erdacht sind, macht nun keinen Unterschied mehr. Regie führte Otto Düben. Ich bin Josef Roth. Gestorben am 27. Mai 1939 in Paris. Lag ich zwischen zwei Schächern, zur rechten und zur linken, im Hôpital des Invalides, schreiend, Monsieur einen Finn. Als der Schächer zu meiner Rechten über mich brüllenden hinweg, Monsieur einen Finn, zu seinem Kollegen links sagte, hören Sie nicht, Kamerad, er schreit im Delirium, der Verrückte, der Deutsche. Aber ich, der ich immer noch auf dem Bauch lag, konnte so überhaupt nicht sterben. Man stirbt auf dem Rücken, schrie ich. Glauben Sie einem alten Soldaten. Da raunte der rechte Nachbar unhörbar leise, Sie sind doch Jude, oder? Ich bin Josef Roth, rief ich. Der letzte überlebende Leutnant des 21. Feldjägerbataillons, meines seligen Kaisers Franz Josef. Gestorben wird auf dem Rücken. Aber in diesem Augenblick war mein Nachbar, der Schächer zur Linken, obwohl er doch auf dem Bauch lag, schon tot. Und einen halben Tag und eine Nacht später auch ich. Und immer noch versuche ich mich zu erinnern, ob ich im Augenblick des Todes nicht doch auf dem Bauch lag. Höre ich? Ja. Darf ich mich neben Sie setzen? Nein. Vielen Dank. Ich habe gesagt nein. Abstand, Monsieur. Distanz. Gern, sehr gern. Sie lieben Friedhöfe? Oder besuchen Sie nur gern Begräbnisse? Ich liebe die Ruhe. Genossen, es hat keinen Sinn. Keinen Sinn, uns an seinem Grab zu belügen. Nein, Fakt war und ist, wir begraben hier... Oh, bitte hören Sie einfach nicht hin. Haben wir einen Freund, der in seinen letzten Jahren unser Feind geworden ist. Ein freundlicher Feind, immerhin. Jawohl, geworden ist. Trotzdem, du, lieber Josef Roth. Das war überflüssig, den Namen zu nennen, so laut wie taktlos. In unserem Gedächtnis wirst du weiterleben als ein unbestechlicher Antifaschist und Kämpfer. Als unser Bundesgenosse im Kampf gegen Hitler. 44 rote Nelken für Josef Roth. Es lebe die Volksfront! Ich dachte, nun endlich hätte ich alles hinter mir. Aber sie reden und reden. Wie finde ich auf dem kürzesten Weg zurück nach Paris? Keine Ahnung. Sie sind unhöflich, Monsieur. Sitzen in der hellen Maisonne auf einem Friedhof und betrinken sich hemmungslos. Weil ich sie erwartet habe. Sie? Mich? Weil ich Ihnen eine Frage stellen werde. Liebe später. Freunde, lasst uns doch nicht noch an seinem Grabe unversöhnlich einander gegenüberstehen. Er, gerade er sollte uns einigen gegen die braune Barbarei. Wir alle waren doch seine Freunde. Keineswegs. Hören Sie einfach nicht hin. Wir kannten, wir liebten ihn. Diesen tiefen und traurigen, diesen vieldeutigen Menschen. Diesen Österreicher, Europäer, Juden, Humanisten. Volksfreund. Diesen Tröster, diesen Selbstzerstörer. Zeit, dass ich mich entferne, endgültig. Sie bleiben hier. Verstanden? Ich möchte noch einmal zurück ins Freie. Erst nach Paris, dann in die weißen Städte ans Mittelmeer. Später von mir aus, aber erst werde ich Sie zur Rede stellen. Sie sonnen sich auf einem Friedhof. Sie trinken. Aber es mangelt Ihnen an jedem Mitgefühl. Monsieur, Sie wiederholen sich. Ach, Josef. Ein Lügner warst du. Ein Betrüger. Aber... Nun machen auch Sie noch den Mund auf, die Frauen. Ich höre nichts. Fern warst du immer. Auch als du noch unter uns geredet, geschrien, getrunken hast. Vor einer Woche noch. Aber jetzt... Du, Josef... An deinem Grab muss es noch einmal, ein letztes Mal. Zeigen Sie mir endlich den Weg zurück nach Paris. Sie bleiben hier, Sie Feigling. Heimlich. Allein gelassen hast du uns dein Leben lang. Du Armer. Wir Armen. Gibt es gar nichts mehr zu verzeihen. Zu spät. Also. Adieu. Josef Roth. Adieu. Wie abgeschmackt. Einen Toten noch zu Tränen zu rühren. Mit Reden, mit Musik. Aber ich war immer gefühllos. Mitleidlos, Monsieur, von Kind auf. Mein Lieblingstier schon damals, die Spinne. Ja, das ist bekannt. Alles haben Sie aufgeschrieben. Alles verraten Sie, Schwätzer. Nur eins fürchte ich, nur eins kann ich nicht aushalten, Trauermusik. Trauermusik? Hitler? Die Frauen? Vor allem haben Sie Angst. Und wenn Herr Hitler Ihr Frankreich überfällt, wenn er Ihnen Ihre Rotweinbouteille gegen die Zähne schlägt, was dann? Ja, soll er doch kommen. Recht hat er. Wir alle sind Ungeziefer. Ich verbiete Ihnen, 200 Meter entfernt von meinem frischen Grab, verbiete ich Ihnen, mit diesem defätistischen Heulen und gotteslästerlichen Schwafeln fortzufahren. Langsam, Monsieur. Vorsicht. Sie reden zu einem Verzweifelten, der seine Frau verloren hat. Die Ehre, die Heimat. Ja, verloren. Alle haben wir irgendetwas verloren. Das Leben, eine Frau, ein Vaterland, die Gesinnung, ein Vermögen. Das Rückgrat haben wir alle verloren. Zur Freude Herrn Hitlers. Ha, Politik. Aber Sie haben immer schon Weltverbesserung betrieben. Nein, Josef Roth aus Berlin, ich habe Sie nicht vergessen können. Todmüde war ich damals, 1919. Todmüde, da sind Sie aufgetreten, der Weltverbesserer, und haben mich verführt zum Überleben. Wozu? Wozu? Zischke. Imre Zischke. Sie standen damals dem vom Angstschweiß fettigen Strick schon um den Hals. Auf dem Tisch ihres schäbigen Hotelzimmers in Bude. Im Best. Zu feige zum Absprung. Nein. Todmüde. Lebensmüde. Ohne Pass, vertrieben. Ohne Ehre, Heimat. Ohne einen Menschen. Aber Sie haben gepredigt von Humanität. Und mich gezwungen. Einen Pass habe ich Ihnen versprochen. Ja, nur weil Sie eine aufrüttelnde Reportage haben schreiben wollen für Ihr Berliner Tageblatt. Und einen Pass habe ich Ihnen auch erkämpft. Ja, vielen Dank. Und einen neuen Beruf haben Sie mir auch besorgt. Kellner. In ihrem schmutzigen Berlin. Aber dann? 3 Jahre später? Denn wofür hätte ich leben sollen? Nach dem unseligen Krieg und allein. Das hätten sie mir verraten sollen. Aber nein, das haben sie nicht kennen. Sie nicht. Also 3 Jahre später haben sie wieder den Kopf durch die Schlinge gezwängt und diesmal sind sie gesprungen. Ja, und die 3 Jahre waren ein Fehler und eine Qual. Sie sind ein Betrüger, Rott. Falsche Hoffnungen haben sie verkauft, an die sie selber nicht glauben. Warum? Ja, dann adieu. Denn die Welt ist ein gewaltiges und schmutziges Tier, ein Nest für uns Würmer und in gar keiner Weise zu verbessern. Bleiben Sie doch, Rott. Sie haben mich aufgeschrieben und auf dem Gewissen. Aber für Sie kann ich nichts mehr tun, Zischka. Nur noch für mich, draußen im Freien, in den weißen Städten am Mittelmeer. Bleiben Sie doch einen Augenblick nur noch, bitte. Und erklären Sie mir, warum Sie, gerade Sie, sich noch einmal zurückwenden wollen. Wozu? Wohin? Weiße Städte, die gibt es nicht. Nirgends. Rot mit TH. Und welchen Vornamen dürfen wir uns aussuchen? Jossel, Munio, Josef, Mosche, Moses? Josef, bitte sehr. Offenbar hat nie was zusammengepasst in Ihrem Leben. War alles ein Chaos. Falscher Taufschein, mehrere Geburtsorte, ein unauffindbarer Vater. Bitte, den aus dem Spiel zu lassen. Und warum, Verehrtester? Warum? Wie soll ich einem Chaos ein Personaldokument ausstellen? Ein Totenschein würde genügen für den Moment. Ohne Geburtsurkunde kein Totenschein. Ohne Vater keine Geburtsurkunde. Na, und sogar über Ihr Militärverhältnis nichts als falsche Angaben. Bitte sehr, ich bin Leutnant gewesen im 21. Feldjägerbataillon. Leider nur Fähnrich Anwärter. Wenn überhaupt das. Die Unterlagen schauen nicht gut aus. Gar nicht gut. Ein Graus. Und wo und wann und woran soll der Herr Vater verstorben sein? Auf einer Geschäftsreise im Ausland. So. Wie interessant. Und welche Art Geschäfte hat er betrieben? Red doch. Lüg doch. Komm, komm. Lügen kannst du wirklich schön. Munitionsfabrikant soll er gewesen sein. Getreidegroßhändler, Börsenspekulant, Eisenbahnpräsident, Kunstmaler. Alles nach Ihren Angaben. Und was war er wirklich? Meschugge. Sag doch einfach mal die Wahrheit. Papa war Meschugge. Was erfreulicherweise vorliegt, ist Ihre Heiratsurkunde. Dagegen nichts über Kinder. Die also hoffentlich nicht existieren. Luftkinder hatten wir immer wieder. 3, manchmal sogar 6. Erzähl's ihm doch. Kinderlos. Sehr gut. Sie sind ja auch jahrelang immer nur registriert gewesen in Hotels. Schön war's. Manchmal. In First-Class-Hotels musste auch ein ordnungsgemäßer Pass nicht vorgelegt werden. Sehr bequem. Und die Frau Gemahlin? Ist Ihnen abhanden gekommen? Mit unbekannter Adresse? Meschugge. Los, sag's ihm. Der Vater Meschugge. Die Frau Meschugge. Befindet sich in einer Nervenheilanstalt. Das heißt, wenn Sie erlauben, ins Deutsche übersetzt? Verrückt ist sie. Nicht arisch und Meschugge. In einer geschlossenen Abteilung. Also wird man sie umbringen. Oder man hat sie schon umgebracht. Lass ihn doch. Er wird's ja nicht tun. Doch, genauso einer wie er. Ein höflicher, trauriger Mörder. Korrekt. Mit wem reden Sie, Herr? Mit mir? Komm, Rot, lass ihn. Er kann's nicht mehr richten. Komm. Gehst du noch einmal mit, Friedel? Zurück in die weißen Städte? Ohne Pass schon. Nur mit den leeren Koffern von Hotel zu Hotel bis ins Sanatorium. Du, die Pavillons im Sanatorium sind auch alle weiß. Schlohweiß. Wenn du mir dabei zusiehst, werde ich auch wieder schreiben. Wie immer schon. Und ab und zu wirst du über das Marmortischchen zu mir herüberschauen, wie früher auch. Und dann die Hand ausstrecken, nach einem Glas. Nach deinem Gesicht, nach deinem Haar, nach deinem Hals. Aber diesmal werde ich dafür sorgen, dass du in die Luft greifst, ins Dunkel. Und im Dunkel wirst du meine weiße Faust aufglühen sehen und lichterloh brennen wie eine Fackel. Und unter meiner fackelnden Faust wirst du dich wieder ducken, Rot, und lügen, wie damals im Sanatorium. Du Armer. Wir Armen. Der Zustand Ihrer Frau, Herr Roth, verbietet streng genommen einen Besuch. Besonders... Man hat ihr also wieder die Haare scheren lassen. Deswegen soll ich sie nicht sehen dürfen. Besonders, da auch ihr eigener überreizter Zustand von einem Kontakt abraten lässt. Sie wird mich diesmal also wiedererkennen, ja? Oder nein? Vermutlich. Vermutlich ja? Das Erinnerungsvermögen, die Außenwahrnehmung der Patientin beginnt zeitweise zu arbeiten, wenn auch zerrissen, lückenhaft. Also, Sie verbieten mir, zu ihr zu reden. Sie wird Ihre Sprache kaum verstehen, nicht wahr? Vor allem, wenn Sie sich wieder hinreißen lassen sollten zu Schuldfantasien. Sie sind nicht schuld am Zustand Ihrer Frau, Herr Roth. Die psychiatrische Weltsicht, weltbekannter Stumpfsinn. Es handelt sich im Fall Friedel Roth leider mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um eine selbstgesteuerte Depression. Ein endogener Zustand. Mithin aussichtslos. Mithin kaum ansprechbar. Selbst durch medizinische Maßnahmen. Andererseits extrem reizbar. Zuweilen. Da ich aber im Begriff bin, mein Leben von Grund auf zu ändern. Inwiefern? Seit ich auf meinem Sterbebett Tag und Nacht bemüht war, mich vom Bauch zurückzuwälzen auf den Rücken, weil ich nur oben an der Decke ihr Gesicht noch erkennen konnte, das Gesicht meiner Frau. Seitdem weiß ich, wir alle gehen ins Dunkel und sind verloren. Nicht nur sie. Nicht nur sie. Das muss sie doch erfahren. Das wird ihr helfen. Und diesen poetischen Gedanken wollen Sie ihr mitteilen? Ja, wie denn? Durch Worte? War das Ihre Stimme? Die Patienten der geschlossenen Abteilung imitieren des Öfteren die Vögel. Friedel. Sie haben dir also wieder die Haare weggeschoren. Das war gegen meinen Willen, gegen meine Anweisung. Da lacht er und lügt. Der vierdereckige Rot. Ich lache überhaupt nicht. Schau mich doch einmal ganz genau an. Ganz ruhig. Na? Friedel. Aber hinter dem Rot strahlt alles. Richtig. Das blendet wie damals in Nizza. Du musst nur immer brav essen, dann wirst du wieder gesund und kannst dich akkurat an alles erinnern. Akkurat? Dann darfst du wieder über den Zaun. Ins Freie. Der Vogel lügt, der Blinde lacht, der Rot, der lodernde Luchs auf allen drei Pfoten. Auf allen Vieren, Friedel. Wenn du willst, dann kriege ich auch wieder vor dir auf allen Vieren, dir zu Füßen. Wie damals in Nizza. So. Oder so. Na, gefällt's dir? Du darfst auf ganz ruhig wieder die Faust heben. Und wenn du gern zuschlagen magst, Friedel, Dann tu's doch. Schlag zu. Schlag doch. Die brennt dich aber, die Faust. Die Fackel zu Asche, du Strunk. Du Strunk. Heilige Maria, voller Magen. Schluss bitte, wir beenden den Spuk. Danke, Frau Friedel. Die frische Luft, nicht wahr? Die macht müde. Da freuen wir uns nun auf ein Bad. Ein warmes, ein heißes. Heilige Maria, voller Magen, gepeinigt pisst du unter den Leibern die Sucht eines Weibes. Das dürfte der Erfolg Ihrer Intervention sein, Herr Roth. Ohne Elektroschocktherapie wird die Patientin kaum ruhig zu stellen sein. Der Besuch von Familienangehörigen... Bekannt, die psychiatrische Weltsicht. ...zerstört den Patienten regelmäßig die letzten Überreste von Verstand. Die Sie verwalten! Das dürfte in diesem Leben Ihr letzter Besuch hier gewesen sein, mein lieber Herr Roth. Haltung, Kamerad, Haltung. Man scharrt nicht in den Rosenbeeten, verboten. Die Majestät sehen alles. Haltung. Wie belieben? Ganz unauffällig. Die Monarchie ist verloren. Wünsche nicht anerkannt zu werden als Majestät. Aber Ihre Ähnlichkeit mit dem seligen Kaiser Franz Josef ist doch unübersehbar. Der Backenbart, die Augenfarbe, der müde Blick. Haltung. Keinerlei Diskussion. Und was Sie da stricken, sind Ohrenschützer? Mitten im Sommer. Thronmütze. Der innere Widerstand ist festzunageln. Exterritorial. Majestät. Solange das Aufsichtspersonal vollkommen außer Hörweite ist, ganz unter uns. Sie regieren also noch immer seelenruhig unser untergegangenes habsburgisches Weltreich? Unser? Lesen keine Zeitung? Auch die Donau ist idiotisch. Sehr bedauerlich, dass Sie Verrat betreiben, systematisch. Roman auf Roman auf Roman. Ich habe Sie in den Romanen nur den Grafen Koinitzki genannt, Majestät. Auf einen Namen genagelt. Mich. Also mich halten Sie für Josef Roth? Witze. Witze und Finden. Recht haben wollen. Humor haben wollen. Absolut idiotisch. Die Monarchie ist verloren. Aber deswegen lieben wir Sie doch. Nur deswegen. Dünner Atem. Augenglasig. Sie saufen wie ein Spechtrot. Toter Jude. Mit Mundgeruch. Aber der Jude glaubt an Sie, Majestät. An die Monarchie. Ohne Gulasch und Maroni. Stinkende Ungarn. Wiener Heurigensänger. Alpentrottel. Kroatische Boxer. Friseure. Mannequins. Annoncen. Anarchisten. Semiten. Antisemiten. Alles überflüssig. Die Hofburg steht. Der Thron ist umgestürzt. Singen Sie doch, singen Sie bitte weiter. Ich stricke schwarz-gelb, schwarz-gelb, Masche, Gegenmasche, Knoten und Aberknoten. Geheime Reichssache. Naturgemäß absolut vergeblich. Exterritorial. Aber wir lieben, singen Sie doch bitte mit. Wir lieben dieses... Keineswegs Stricke. Ich aber liebe dieses exterritorial, absolut geisteskranke, österreichisch-ungarisch, spanisch-balkanisch, katholische Wundergebilde. Wundmal. Die dahingeschwundene... Die dahingeschwundene Monarchie unter der Sonne der Habsburger. Eisblau und kalt. Nie untergegangen, aber erloschen. Eis, blau, grau, gelb, schwarz. Mithin verloren sind wir. Nichts wärmt mehr. Eis, gelbblau, schwarzgrau. Kommen Sie doch mit, Graf, in die weißen Städte, vor denen die Strände gelb sind und das Wasser schwarz. Die alten habsburgischen Farben. Eis, Blut, grau, gelb, grau, blau, grau, grau. Fini, die Audienz ist beendet. Der Verräter stumm. Eingeschlafen, ausgelöscht, verblödet. Kein Sterbenswort mehr. Stille. Absolut stinknormal still. Monsieur. Monsieur Roth. Fini. 3 Uhr, das Café ist seit einer halben Stunde geschlossen. Sie sind der Letzte, Monsieur. Wieder einmal der Allerletzte. Mon dernier cri, je suis fini. Auf, Monsieur, erheben Sie sich oder brauchen Sie dazu wieder einmal Hilfe? Ihre immer, Madame Maman. Reichen Sie mir Ihren mächtigen Arm und eine zarte Klein, eine halbe Flasche Fin, dann will ich ganz ruhig und allein und zufrieden auf mein Zimmer steigen. Und bitte. Was haben Sie mir versprochen? Heute Morgen? Heute Morgen? Das ist sehr lange her. Haben Sie mir versprochen, mich nie mehr Maman zu nennen? Und nur, wenn es Ihr Gatte ist. Und haben mir im gleichen Atemzug versprochen, nie mehr mit einer Flasche ins Bett zu gehen. Das wäre aber gegen Ihr natürliches Geschäftsinteresse, auch das Ihres Gatten. Sie reden wie ein Kind. Aber Sie wollen nicht erzogen werden. Ein Sumpfmensch wie ich, Madame, ist unerziehbar. Das Versinken gehört zu meiner Natur. Warum will das niemand respektieren? Lieber Freund. Hilfe. Schon wieder eine Erzieherstimme. Hören Sie, der liebe Freund fleht mich an. Auf, Monsieur. Ihre Freunde sind schon alle hinaus in die Nacht. Nehmen Sie meine Hand. Auf. Lieber Freund, wie lange müssen wir alle Sie noch vergeblich anflehen, die wir immer noch und unverbesserlich an Sie glauben? An Ihr Genie, an Ihren Kampfgeist. Denn wir und das freie Europa brauchen doch Ihre Stimme gegen den hitlerischen Ungeist. Ein unbarmherziger Freund, aber er liebt mich. Dieses Paris, diese trostlos langen Nächte, die vielen und vielfarbigen Schnäpse, das alles muss Sie vor unseren Augen zugrunde richten. Deshalb rufe ich Ihnen zu. Fini, zu spät, lieber Freund. Nehmen Sie das Geländer. Nein, rechts. Vorsicht, die Stufen sind hoch. Viel höher als heute Morgen. Sie haben meine Flasche vergessen, Madame. Ach. Wie lieblos. Ich werde nicht schlafen können. Und böse an Sie denken. Wagen Sie endlich ein neues, Ihr letztes Exil. Ziehen Sie sich zurück in die Stille, aufs Land. Leben Sie dort Ihrem ungeheuren Genie in aller Bescheidenheit und Enthaltsamkeit. Das sind Sie sich und uns und aller gesitteten Welt schuldig. Nichts, lieber Freund. Landmilch soll ich saufen, das wünschen Sie sich alle innig. Diese Mörder! Nichts wird mich abbringen von meiner unglücklichen Liebe zu Ihnen. So sehr Sie auch wüten mögen gegen die Zumutungen meiner Freundschaft, meiner Ratschläge. Denn das Böse, das nun so oft aus Ihnen herausschlägt, das sind doch gar nicht Sie. Dieser Weltekel, diese Menschenverachtung, das alles verbündet Sie mit den finstersten Mächten dieser Zeit. Kurz, ich flehe Sie noch einmal an, wagen Sie endlich die lebensrettende... Entziehungskur, lieber Freund! Vorsicht, Monsieur, sonst stürzen wir beide! An Ihrem Hals... Doch keinesfalls. Monsieur, auch das haben Sie versprochen, mich nie mehr nachts auf der Treppe zu umklammern. Denn lieber Roth, bitter und böse kann jeder werden in dieser bitterbösen Zeit. Also bitte nicht allzu hart zu werden, nicht so inbrünstig zu hassen. Aber Hitler muss gehasst werden, absolut, auch von Ihnen. Das hieße doch sich anpassen an unsere Gegner, ihre Gemeinheit, ihre Brutalität annehmen, übernehmen, bejahen und, ach, triumphieren lassen. Statt lieber unsere Feinde zu beschämen durch unser Anderssein, unsere Zartheit, unsere Humanität. Das ist ein Absatz, Monsieur. Wollen Sie ausruhen? Nur noch eine Treppe. Ohne Sie, ohne Ihre Freundschaft fühle ich mich sehr allein an meinem Schreibtisch. Und ich bin ja kein Gott. Aber ich? Bin ich wohl ein Gott, wie ich? Leise. Schrie Lazarus, als man ihn auferweckt hatte von den Toten. Lärmen, Monsieur. Es ist 3 Uhr nachts. Lassen Sie Lazarus und lassen Sie Monsieur Hitler in Frieden. Na? Mann, schon wieder. Erinnern Sie sich, Madame, wie wir beide einmal spät nachts auf dieser steifen Treppe, dieser steilen Treppe, ins Schwanken, ins Taumeln gerieten? Nein, daran will ich mich absolut nicht erinnern. Wie wir beide, Sie mich umschlingend, ich sehe, wie wir beide die gesamte Treppe, jedenfalls sicher 7 Stufen, oder doch 3, gemeinsam hinuntergestürzt sind, ich an ihrem Hals, am Hals einer normannischen Göttin, das Alter und die Jugend aneinander geklammert. So endlich umarmt, stürzten wir langsam und lange. Ihre Augen waren geschlossen, meine blind. Ich glaube nicht, dass wir geatmet haben. Was ich? Ich öffne jetzt die Tür. Oh Gott, das Bett. Ich möchte vor Ihren Augen, Madame, bitte nicht hineinfallen. Dann gute Nacht. Und was soll bitte das sein, dieser schwarze Lappen da über dem Stuhl? Die neue Hose natürlich, die Ihnen Ihr guter Freund heute Morgen hat liefern lassen. Eine Hose? Das soll eine Hose sein? So schäbig? So schlotterig? Ich brauche Beinkleider, eng, elegant. Ja, liebe, liebe Freund, statt sich herzubequemen, hierher nach Paris, an mein Krankenbett, da er sich doch aller Schlafwagen und Flugmaschinen bedienen könnte, stattdessen ist er lieber komfortabel sitzen geblieben an seinem Schreibtisch hinter der Goethe-Büste, in seiner Villa mit Chauffeur und Rosenbeeten und hat Geld geordert für eine falsche Hose. Statt endlich sich zu erheben und dem gegenwärtigen Deutschen Reich den Hintern zuzukehren, dieser braunen preußischen chemischen Hölle, übt er Geduld, taktisch und nobel gegenüber Trotteln, Mördern, Scheißern und Wahnsinnigen. Wischen Sie sich endlich diese Weltklugheit aus dem Gesicht, mein lieber Freund. Es geht um Ihre Menschenwürde, Ihre geistige Zurechnungsfähigkeit. Das sage ich Ihnen am helllichten Tag und übrigens ohne einen einzigen Tropfen Alkohol vor mir oder gar in mir. Soll ich, Jossel Roth aus Radziwillow, das Abendland allein ohne Sie verteidigen gegen den braunen Pesthauch? Lärmen Sie wieder, Monsieur. Gute Nacht. Madame Maman, mir zittern die Hände. Die Augentropfen müssen Sie mir noch verabreichen, bitte. Ich verspreche auch, Sie dabei nicht mehr anzusehen, auch wenn Ihr Kopf ganz nah an meinen heranrückt. Und nach den Tropfen bin ich ja ohnehin blind. Bitte. Danke. Madame, nur Ihnen wage ich es anzuvertrauen. Ich habe eine gute, eine rettende Idee. Halten Sie still. Wie viel Tropfen? In jedes Auge 7. Meine Idee, meine allerletzte. 1, 2, 3, 4, 5. Das soll er sein? Dieser kleine, traurige, betrunkene Kerl soll der Moses Roth sein? Josef Roth, Exzellenz. Ein großer Dichter, immer noch. und insofern unserer habsburgischen Sache nützlich. Aber sein Nestbeschmutzer ist er, der Rot. Haben Exzellenz denn seine Bücher gelesen? Nicht persönlich, aber er soll unseren seligen Kaiser auf eine Weise beschrieben haben. Ja, seinen majestätischen Trottel. Vielleicht war der Franz Josef ja genau das. Nur aufschreiben darf man es halt nicht. Aber Josef Roth glüht für die Erneuerung der Monarchie. Ein Jude ist er. Und was ich auf seiner Visage glühen sehe, dürfte Pernod sein. Und Geld für unseren Fonds wird er auch nicht auftreiben. Für mich ist er, der Roth, vor allem der Dichter des Tafelspitz. Im Ernst. Das müssen Sie nachlesen, wie er das beschrieben hat. Wie nicht einmal die Fleischhauer in Mähren noch den Unterschied beherrscht haben zwischen Längsschnitt und Querschnitt, sodass der Tafelspitz auf den Tellern zerflattert ist, wie nachher das Reich, die Uniformen, die Menschen. Ja, das hat er erkannt, der Roth, und aufgeschrieben. Mit seherischem Auge. Unvergesslich. Pardon. Wenn ich Exzellenz unter vier Augen eine Idee entwickeln dürfte. So, eine Idee? Aber daran fehlt's wirklich nicht, lieber Roth. Dollars wären angenehmer. Meine Idee ist nicht kostspielig. Es wird aber keine Idee sein und schon gar keine billige, die den Herrn Hitler hinaustreiben könnte aus unserer österreichischen Heimat, nicht wahr? Dann werde ich mir erlauben, in meiner Grußadresse an die Konferenz diese Idee zu entwickeln. Aber stehen Sie denn auf unserer Rednerliste, mein lieber Roth? Die Herren Autoren sind ja nicht immer die zündenden Redner. Aber, verehrter Roth, was ich persönlich in Ihren Büchern so eminent hellsichtig fand, Ihr Blick, Ihr misstrauischer Blick auf die Ungarn, die Tschechen, wie Sie das defetistische Gerede dieses Menschenschlags durchschaut haben. Verloren sei unser Reich, weil ein Vielvölkerstaat, verloren, weil... Wodurch die Zukunft unserer Idee sich gerade gründet auf das friedliche Miteinander, nicht wahr? Dieser disparatesten Völkerschaften, dieser Völkergemeinschaft. Aber noch heute, wer davon redet, trifft immer wieder auf dieses müde, defätistische, dieses magyarisch-tschechische Lächeln, das Sie beschrieben haben, Meister, unvergesslich. Darf ich Ihnen ein Getränk anbieten? Mir? Wieso mir? Sie können wählen zwischen Sherry, Pernod, trockenen Tokaj, bitte sehr. Sind Sie aus Ungarn? Aus Berlin, bitte sehr. Aus Ungarn, ich höre das. Folglich haben Sie es darauf angelegt, mich betrunken auf das Rednerpult zu schicken, um meine Idee zu zerstören, bevor sie verkündet ist. Oder möchten Sie heute mit Wasser Vorlieb nehmen, Herr Roth? Wer Wasser trinkt, ist zu allem fähig. Aber meine Idee werde ich Ihnen keineswegs anvertrauen. Woher kennen Sie mich? Vom Berliner Börsenkurier. Ehemals. Und wenn Sie mögen, werden Sie mich auch wiedererkennen. Imre Zischka. Aus Buda. Aus Pest. Ach ja. Also doch. Der verhinderte Selbstmörder, dem ich einen Pass besorgt habe und das Leben gerettet. Es hat sich aber nicht gelohnt, Herr Roth. 3 Jahre später ist mir endlich der Selbstmord gelungen. Das habe ich nie bereut. Nie. Und nun wollen Sie mich vergiften. Mit Wasser. Oder mit Tokaj, Pernod, Armagnac, Sherry, Calvados. Bitte sehr. Dann bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass kaiserliche Hoheit persönlich für mich für die Dauer dieser Konferenz Enthaltsamkeit befohlen hat. Ich bin Offizier, mein Lieber, und kein Ungar. Ich gehorche. Dann trink's doch das Pariser Leitungswasser. Los, los, sofort. Friedel, bitte lass doch endlich deine Faust sinken. Du ahnst ja nicht, was wir hier planen. Das ganze Österreich soll befreit werden. Auch du musst nur dran glauben. Und woher weißt du, ob ich noch lebe? Du, wir schmuggeln einfach die Gebeine des letzten Kaisers von Madeira durch das Mittelmeer über Triest und die Alpenpässe nach Wien. Bis in die Kapuzinergruft. Wenn das bekannt wird, ist der Hitler verloren. Meine Idee. Ganz einfach. Du musst nur dran glauben. Friedel. Schau mich nur an. Trau dich. Auch wenn ich tot bin, selbst wenn du tot bist, mich wirst du immer noch sehen. Du, ich lieg immer noch auf dem Bauch. Aber ich bin schon dabei, mich ganz langsam umzudrehen auf den Rücken. Um endlich zu sterben. Um endlich zu entkommen, ab ins Freie, über den Zaun, ins Licht, in die weißen Städte. Und du? Ich schau dir zu, wie du lügst. Herr Roth, Kamerad, hier wäre die Spendenliste, wenn Sie sich bitte eintragen wollen. Auch kleinere Beträge sind willkommen, als eine ideelle Geste, bitte sehr. In die Rednerliste möchte ich eingetragen werden. Ich habe eine bahnbrechende Idee anzubieten. Bedauere, die Rednerliste ist geschlossen. Auf Wunsch der kaiserlichen Hoheit persönlich. Dann wünsche ich eine Audienz. Kaiserliche Hoheit sind besetzt. Leider. Eine Audienz bei meinem Kaiser Franz Josef. Dazu müssten Sie sich in die Kapuzinergruft bemühen. Und? Warum nicht? Sie lächeln. Ich habe sie alle erfunden. Alle hier. Auch ihr Lächeln habe ich erfunden. Wie vermutlich auch den Untergang des Habsburgerreiches? Also den Untergang des Tafelspitz, den hat er nun wirklich erfunden, wie der zerflattert ist, so wie nachher das Reich, die Uniformen, die Gesinnungen, die Musik, die Menschen. Alles meine Erfindung. Auch die Kapuzinergruft, auch der Radetzky-Marsch. Sogar den Kaiser Franz Josef habe ich erfunden. Ich. Man frage die Majestät persönlich. Mein lieber Roth, ich, nicht wahr? Die apostolische Majestät und damit das verkörperte Reich, wir haben durchaus wahrgenommen und zu schätzen gewusst, dass Sie über den Tod hinaus so treu, so zudringlich an uns haben glauben wollen. Aber peinlich war es eben schon, nachdem sie doch nun einmal verloren ist. Unsere Sache. Und ein Jahrhundert lang hatte man schließlich Zeit, nicht wahr, sich auf den Verlust vorzubereiten. Was meinen Majestät mit Sache? Mein lieber Roth, ich weiß. Sie haben die schönen, alten, die wahren Worte noch einmal beschwörend aussprechen wollen. Als ob Sie uns mit Worten das Kaiserreich wieder zurückschenken könnten. Eine nette Idee. Ich sollte Ihnen das Kaiserreich schenken können, Majestät. Sehr richtig, mein Lieber. Nett gemeint, doch absurd. Deshalb bittet das Heilige Römische Reich Sie, Josef Roth, von weiteren Zudringlichkeiten absehen zu wollen. Wir genießen durchaus unsere wohlverdiente Ruhe. Diese kreidige Stimme, die Stimme des Antichrist. Jedes Wort stinkt nach Preußen, Pest, Hitler, Hollywood und Chemie. Madame, Maman, wer hat mir dieses Wasser, dieses giftige Pariser Leitungswasser ins Zahnputzglas geschüttet? Soll ich die ganze Nacht lang allein mit diesem öden, nüchternen Schädel die Welt regieren? Ja, ich bin's, lieber Freund. Aber Sie werden mich nicht wiedererkennen. Ich bin tatsächlich nüchtern. Das tut weh. Endlich. Nach meinem Tod habe ich diesen schrecklichen Zustand erreicht, um den Sie Ihr Leben lang gerungen haben, meine Nüchternheit. Sonst wäre ich kaum zu Ihnen gekommen, hier an die frische Luft, auf eine Seepromenade. Darf ich mich neben Sie setzen? Oder störe ich? Wahrscheinlich sind Sie doch mit Toscanini verabredet. Oder Einstein. Oder mit der Familie Thomas Mann. Dank noch für die bewegenden Worte an meinem Grab. Ich konnte zur Beerdigung nicht anreisen, Roth. Und doch hat jemand mit ihrer Stimme, mit ihren unverkennbaren, noblen Worten mich dort gelobt. Ich hätte eine Maschine der deutschen Lufthansa nehmen müssen, um rechtzeitig nach Paris zu kommen. Das haben sie mir ausdrücklich verboten. Schön, dass auch Sie endlich mit dem Dritten Reich gebrochen haben. Zu spät, aber trotzdem meinen Respekt. Ich habe die Heimat verloren. Wie Sie. Viele Leser. Einige Freunde. Mein Haus. Mit Chauffeur, Park, Möbeln und Teppichen. Oh, scheißen Sie drauf. Auch meine Frau hat mich verlassen. Dann die Lust am Zigarrenrauchen. Schließlich am Schreiben. Keine Zeile mehr, seit Wochen. Dann lassen Sie es doch. Das sagen Sie. Ein Genie. Ein begnadeter Schriftsteller. Aber wenn ein Talent wie das meine sich erschöpft, dann... Begnadet? Was ist das? Sie haben immer gepredigt, als ob wir Schriftsteller die Stellvertreter Gottes auf Erden wären. Lieber Himmel! Wir produzieren doch nichts Überirdisches, so wenig wie irgendein Schuhmacher. Der Gotteslohn ist ja auch ausgeblieben. Die Honorare schon vorher. Aber Sie haben mir zu guter Letzt noch eine Hose geschenkt. Herzlichen Dank. In dieser Hose habe ich weiter dichten sollen, doch ich habe sie nur mit Pernod beschmuddelt und bin dann gestorben. Alles, was ich Ihnen habe zukommen lassen, ist Ihnen auf den Lippen zerflossen, leider. Nun dichten Sie schon wieder. Lassen Sie's. Die Welt ist keine Zeile mehr wert. Das sagt mir mein neuer, ausgenüchterter Verstand. Sie wollen mich nur traurig machen, mein lieber Freund. Aber traurig bin ich auch ohne Sie. Kein Glas werde ich mehr in mich schütten. Keine Zeile vollkritzeln. Ich bin unterwegs in die weißen Städte, in eine rücksichtslose Glückseligkeit, ohne Wut und ohne Wünsche. Nein, nein, lieber Freund. Nichts kann mich abbringen von meinem Glauben, von meiner Liebe zu Ihnen. Nicht einmal Sie selbst. Soll ich Sie um Verzeihung bitten? Jetzt wäre ich dazu fähig. Bitte nicht in diesem Ton. Ich habe Ihnen nichts vorzuwerfen. Doch. Nichts. Doch, denn ich habe Sie getäuscht, jahrelang. Brief um Brief habe ich behauptet, am Ende zu sein. Aber am Ende war ich immer noch da, wieder jammernd, immer noch bettelnd. Wie lästig. Auch mir lästig. Aber ein Sumpfmensch wie ich, der singt zwar und singt aber auch, wenn ihm die Jauche schon bis zur Unterlippe reicht, dann funkeln immer noch seine Augen. Mein Ende hat sich ungebührlich hingezogen. Das tut mir leid. Ich war ein unappetitlicher Anblick. Ihr Schönheitssinn, Ihr Idealismus, die sind schimpflich beleidigt worden. Lieber Freund, längst ist mir klar geworden, was Sie mir übel nehmen. Dass ich Ihnen geholfen habe mit Geld, dass ich den Versuch unternommen habe, Sie retten zu wollen. Trockenlegen wollten Sie mich, sanieren und planieren. Ach, Sie waren so süchtig auf Untergang. Aufs Totenbett wollten Sie sich legen zu dem verendenden Europa. Zwischen meine Frau und Europa. Wenn eine Leiche Selbstmord begeht, langsam, grausam, dann braucht sie eine gemütliche Nachbarschaft. Und Sie haben ja recht. Wozu sich noch wehren? Wozu noch kämpfen? Seit Wochen denke ich, Tag und Nacht, wir, die letzten Europäer, sind sämtlich umnachtet. Verloren. Neppig, hören Sie auf zu flennen. Rauchen Sie lieber wieder Zigarren, dann schlafen Sie auch besser. Und wenn es denn sein muss, schreiben Sie doch weiter. Ach, wir Schreibenden fantasieren zu viel und wir Juden fantasieren zu pessimistisch. Ich habe Sie immer gewarnt, frische Luft macht melancholisch. Und den Anblick des unendlichen Meeres kann kein empfindender Mensch ertragen. Zu windig ist es hier und viel zu hell. Selbstmörderisch hell. Schlimmer als dunkel. Kommen Sie auf ins nächste Kaffeehaus. Ein Jude gehört ins Kaffeehaus. Kommen Sie doch mit, bitte. Wissen Sie, dass wir beide hier das letzte Mal nebeneinander gesessen haben, lieber Freund? Ja, das fürchte ich auch. Gut, dann verlasse ich Sie. Erst ins Kaffeehaus, dann in die endgültige Entziehungsanstalt. Keine Zeile mehr werde ich schreiben, auch nicht für Sie, lieber Freund. Und warum bleiben Sie immer noch sitzen? Neben mir? Ich warte auf den Leviathan, auf den Weltuntergang. Er ist da, Roth. Ach was, die Nazis, das sind nur kackbraune Eidechsen. Den Leviathan, wenn er mit seinem schuppigen, schimmernden Leib vom Grunde des Meeres endlich hoch ans Licht schießt. Den werden wir beide sofort erkennen. An unserer Freude, lieber Freund. An unserem Schrecken. Seelenruhig sehe ich Sie immer nur schreiben, und trinken und flirten. Mit Ihnen flirte ich keineswegs. Sie flirten mit Madame Alassar. Ich bettle um ein bisschen flüssige Nahrung. Übrigens auch für Sie, Doktor. Aber was hier in der Zeitung steht, das Neueste aus Madrid, das kümmert Sie einen Dreck. Wieder 88 Sozialisten erschossen. Von den Mordkommandos der Phalangisten. Allein in der letzten Woche. Madame Alazar, zwei Gläschen Fin. Oder besser gleich drei. Der liebe Doktor soll eine noch mittrinken. Obwohl er so bedauerlich wenig verträgt. 88 in einer Woche. Aber nur Sozialisten und Kommunisten. Das sind ja auch Ihre Feinde. Die Hand bleibt ruhig und greift sich nicht an den Kopf. Und das Neueste aus New York, jetzt hören Sie doch endlich mal auf zu schreiben. Die Füße sind wund, das Herz ist müde, die Augen sind trocken. Die Hand bleibt ruhig und... Das haben wir schon vernommen. Das Elend hockt neben mir. Vielen Dank. Hockt neben mir und wird immer sanfter und größer. Ach, damit können doch Sie nicht gemeint sein, Doktor. Jetzt hören Sie doch endlich zu, Roth. In New York ist er. Drei Finn. Obwohl Sie heute bis zum Abend nichts mehr trinken wollten. Man wird müde, Sie an Ihre Schwüre zu erinnern. Wird alles pünktlich bezahlt, auch die Zimmerrechnung, alles. Ich habe nicht danach gefragt. Aber Ihr Mann wird sicher gefragt haben. Ja, das hat er. Wird alles bezahlt. Ja? Bis morgen früh weiß ich auch wie. Ja, lieber Doktor, ich werde verreisen. Mein lieber, reicher Freund hat mir wieder eine Fahrkarte zukommen lassen, zweiter Klasse, an die Kanalküste. Dort erwartet er mich an der frischen Luft. Einmal noch. Von mir aus? Die frische Luft wird Sie umbringen. Dann reisen Sie doch mit, Doktor. Um Sie sterben zu sehen. Einen so hoffnungslosen Patienten wie mich zu verlieren, das muss doch eine Erlösung sein. Aber verdammt noch mal, ich liebe Sie. Nur deshalb finde ich Sie ja so unausstehlich. manchmal. Genauso geht es mir auch. Dann adieu, bis morgen. Wünschen Sie meine Zeitung? 88 Sozialisten und Kommunisten ermordet. Vielen Dank, das genügt. Falls Sie wieder erwarten, vor mir zugrunde gehen sollten, Roth, wir werden an Ihrem Grab die Internationale anstimmen. Da Sie anders Ihre Liebe zu mir nicht ausdrücken können, gern. Ich werde lauschen. Adieu. Die Füße sind wund. Stimmt. Das Herz ist müde. Ist zweifelhaft. Die Augen sind trocken. Glatt gelogen. Klingt aber schön, da unverhofft. Also doch gelogen. Madame, Sie erschrecken mich. Wenn Sie mir so atmend über die Schultern schauen, erschreckt mich Ihr junger Atem. Ich werde Ihnen heute Nacht noch ein französisches Gedicht zum Abschied schreiben. Kurz, aber ein Liebesgedicht. Sie werden mich wieder ein unbekanntes Meer nennen. Einen freundlichen Schnee, eine helle Nacht. Sie zitieren ein wenig frei, Madame. Mit Ihrem Liebesgedicht, nehme ich an, werden Sie Ihre Zimmerrechnung bezahlen wollen. Das war böse, Madame. Ich habe Gedichte lieber als Geld. Oh, das müssen wir feiern. Noch einen Feen, bitte. Oder besser zwei, bitte, Madame. Oder drei, oder fünf, oder sieben. Das Elend hockt neben mir, wird immer sanfter und größer und kann mich nicht mehr erschrecken. Und dies ist eben das Trostlose. Unfassbares geschieht, die Hand bleibt ruhig und greift. Ich habe es ihm sagen wollen, dreimal schon. Die böse, traurige Nachricht aus New York? Ja, dreimal. Der will einfach nicht zuhören. Dann werde ich es ihm sagen müssen. Nein, bitte nicht. Aber einer muss doch. Und da Sie zu feige sind oder zu betrunken oder... Ach, ihr Männer. Monsieur? Monsieur Roth. Hören Sie, eine Nachricht aus New York. New York? Nie gehört. Diesmal ist es ernst, Monsieur. Toller! Ernst Toller hat sich erhängt. Gestern in New York. Hitler braucht nicht einmal die Hand auszustrecken, um uns zu erwürgen. Nein, wir bringen uns alle eigenhändig um. Hören Sie auf. Beenden Sie dieses weinerliche, pathetische, dieses defätistische Geschwätz. Weg, Hände weg! Erheben kann ich mich ganz allein. Silence. S'il vous plaît. Le pauvre Toller. Der arme Toller. Ein feuriger Poet. Ein unzuverlässiger, ein schwankender Kämpfer. Sich umzubringen in diesem Augenblick. Wie dumm ist der Mut aus Feigheit. Die Front der Kameraden im Kampf gegen den Hitlerismus zu verlassen in dem Augenblick, da die Front unserer Feinde zusammenbricht, zusammenzubrechen beginnt. Wie dumm, wie eitel, wie schlecht als Beispiel. Pauvre Toller, Friede seiner Asche, Ehre seiner Asche dürfen wir angesichts dieses unwürdigen Selbstmords leider nicht sagen. Wie dumm, wie blamabel, wie... Monsieur, was machen Sie? Monsieur Roth, Doktor, Doktor, so helfen Sie doch. Er fiel vornüber, so schrecklich langsam und hilflos, dass wir alle zuzugreifen vergaßen. Es sah aus wie ein Traum. Selbst die Gläser, die er zusammenbrechend mitriss, fielen ganz langsam auf den Tisch, auf den Boden. Doch seinen Kopf konnte ich, bevor er auf die Tischplatte schlug, auffangen und stützen. Haltung, Kamerad! Sein Gesicht leuchtete Haltung. Kurz auf, streckte eine Hand Kaiserliche Hoheit lassen Ihnen befehlen, das Trinken einzustellen oder doch so weit einzuschränken, dass dem Ansehen der gemeinsamen monarchischen Idee... Wir fingen ihn auf, mit ihrer Person, mit ihrer wir stützten und trugen ihn, Madame und ich, schleppten den fast leblosen, den dumpf um sich blickenden, die Enge, die steile Treppe hoch in sein Zimmerchen, seine Kammer. Eigentlich nur ein Dachverschlag mit einer Luke raus, statt einem Fenster. Raus, schrie ich, raus! Das Bett füllte denn fast im Türstock den Raum bis hinaus auf den Gang staute sich dieses neugierige Pack, als wollten sie schon wieder einen deutschen Dichter krepieren sehen. Raus, Tür zu! Und dann versuchte ich, zitternd, doch sorgfältig zielend, ich war durch den Schrecken leider nicht nüchtern geworden, ihm eine Kampferspritze zu geben. Das hätte ich ihm gern erspart, ihm vor seinen geschlossenen Augen noch einmal zu erscheinen, im Angesicht seines Todes. Denn ausgelöscht war er in meinem Gedächtnis, wie alles andere sonst auch. Ihm meinen mit welker gelber Haut überzogenen und erloschenen Schädel voller Dunkel und tobender Stimmen noch einmal hinzuhalten, nein, das hätte nicht sein müssen. Aber es geschah nicht durch meinen Willen, sondern nach seinem. Roth, der, als er die Augen wieder aufschlug, mit trübem, wasserblauem Blick zwar nicht mehr wahrnahm, was um ihn herum geschah, aber dafür so viel anderes, Entferntes und sich immer mehr Entfernendes, darunter eben auch mich, Friedel, die Meschugene. Deine Faust leuchtet ja wirklich wie eine Fackel. Dieses zunächst noch sanft einsetzende Delirium müsste sich durch eine vorsichtige Erhaltung des Alkoholspiegels dämpfen lassen, dachte ich. Bestellte also einen Cognac, den Madame nur widerwillig brachte und dann mir anbot. Roth schlürfte das Getränk dankbar, während ich ihm Nacken und Kopf hochstützte. So einfach, wie er sich das in diesem Moment vorstellen mochte, ist er dann keineswegs gestorben. Ein Delirium also. Soweit herrscht Klarheit. Aber wessen Delirium? Wessen? Warten wir ab, Geduld. So ein Delirium kann Jahrhunderte dauern, mindestens. Mir fehlt ja nichts mehr, außer... Ich war Josef Roth, gestorben am 27. Mai 1939. In Paris lag ich zwischen zwei Schächern, zur rechten und zur linken. Ich erkannte die Besucher am Bettrand unklar, sah durch sie hindurch am Horizont noch einmal die weißen Städte leuchtend. Dorthin war ich unterwegs, auf dem Bauch liegend, zwischen den Kissen. Glauben Sie einem alten Soldaten, man stirbt auf dem Rücken, wie ich. Josef Roth, der letzte überlebende Leutnant des 21. Feldjägerbataillons meines Kaisers Franz Josef. Auf dem Rücken. Aber einen Tag und eine Nacht später war ich aus den weißen Städten zurückgekehrt, tot. Und immer noch versuche ich mich zu erinnern, ob ich vom Tode umarmt nicht doch auf dem Bauch lag. Hier ist NDR 3. Meine Damen und Herren, Sie hörten Auferstehung und Tod des Josef Roth. Ein Requiem. Hörspiel von Reinhard Baumgart. Die Personen und ihre Sprecher waren Josef Roth, Branko Samarowski, der Freund Charles Brauer, Czojnicki und die Stimme des Kaisers Hans Mardin, Friedel Roth, Elisabeth Augustin, Madame Alazar, Hildegard Schmal, der Betrunkene und Ziska, Ernst Konarek, der Doktor, Wolfgang Hinze, ein Beamter, Wolfgang Grazoll, eine Exzellenz, Rudolf Wessely, ein Attaché, Albert Frank, ein Hofrat, Franz Steinmüller. Komposition Peter Zwetkow, Regieassistenz Uwe Scharek, Regie Otto Düben. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk.